Das Gefühl kommt auf, dass es wie eine Pforte ist in eine andere Welt purer Liebe. Aus dieser anderen Welt stammen diese Lieder. Hört, hört, meine Stimme hat manche betört, meine Worte haben viele verstört. Ich hielt den Stift, doch lag es auch in meiner Hand. Meine Lieder haben viele gehört, wahrscheinlich hab ich aber viel mehr verstört. Ich schrie aus vollem Herzen Sätze mit dem Verstand. Ich schrieb die dritte Strophe, diesmal vor der zweiten, wegen meiner großen Lust voranzuschreiten. Doch meine Freude am Jetzt habt ihr unterschätzt. Wir führen eine Unterhaltung, du zahlst meinen Unterhalt und ich bin deine Unterhaltung. Dafür habe ich zu danken. Du zahlst meinen Unterhalt und dafür habe ich zu danken. Hört, hört, meine Stimme hat manche betört, meine Worte haben viele verstört. Ich hielt den Stift, doch lag es auch in meiner Hand. Meine Lieder haben viele gehört, wahrscheinlich hab ich aber viel mehr verstört. Ich schrie aus vollem Herzen Sätze mit dem Verstand. Mein Geheimnis ist, ich mach mich angreifbar. Alle Barrieren kann ich in der Musik runterfahren. Ich kann von Hoffnung singen, weil ich Hoffnung hab. Ich will offen sein, wenn ich offen sag. Meine Stimme hat manche betört, meine Worte haben viele verstört. Ich hielt den Stift, doch lag es auch in meiner Hand. Meine Lieder haben viele gehört, wahrscheinlich hab ich aber viele verstört. Ich schrie aus vollem Herzen Sätze mit dem Verstand. Meine Stimme hat manch betört, meine Worte haben viele verstört.